Telekom Doppelfernsprecher Raststätte Garbsen Nord Doppelausführung, einmal mit Kabine, einmal ohne. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Tourist mit einer grauen Schirmmütze, der in dem Kabinenfernsprecher telefoniert, aber anscheinend keinen Anschluss bekommt. Und zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung gehört ein großer Stein vor einem Hinweisschild, von dem ich allerdings nur die Rückseite sehen kann, die graue, sowie ein Aufkleber auf einer Mülltonne, wo drauf steht, ich koste 12 Euro, sowie ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift Check This IK03 Ultra Koblenz, sowie ein achtlos fortgeworfener Notizzettel, auf dem handschriftlich draufsteht La Casa, Lachenhäuserstraße 25, alle alten Hagen davor auf den Hof fahren und auf der Terrasse deponieren. Darunter ist eine Telefonnummer angegeben. Was da jetzt deponiert werden soll auf dieser Terrasse, wird hier leider nicht mitgeteilt. Ansonsten hier, Raststätte Garbsen Nord, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.